Die Radio Wissen. Hörsaal. Heute mit Katja Weber. Herzlich willkommen zu einem Hörsaal der besonderen Art. Denn wir widmen uns heute einer Band, die man kaum als Band bezeichnen möchte. Denn dieses verschwitzte, zwangsauthentische, das diesem Wort anklebt, das passt gar nicht so richtig. Wir widmen uns also einer Formation von Künstlern. Oder, wie es in der New York Times mal hieß, den Beatles der elektronischen Musik. Kraftwerks Werke seit Autobahn markieren also eine Zäsur innerhalb der Popmusik. Kraftwerk haben schon vor einigen Jahren entschieden, welche Werke in welcher Form zum Kernbestand ihres musikalischen Schaffens gehören. Willen zur Kontur und Klarheit. Die andere Seite dieser Medaille besteht darin, dass Kraftwerk mit dem Museum als Aufführungsort tendenziell für die Mit- oder für die Nachwelt das System Pop verlassen haben. Sie haben das System Pop verlassen und es dabei in beeindruckender Art und Weise geprägt. Pioniere der elektronischen Musik nennen sie sich übrigens auch selbst auf ihrer Homepage. Ob ihr gerne zu Haus tanzt, zu Techno oder aber vielleicht zu Hip-Hop, Kraftwerk hat überall Spuren hinterlassen. Und damit nicht genug, Kraftwerk hat auch die Grenzen der Gattung Musik erweitert oder überschritten. Folgerichtig präsentiert die Formation die Platten, die ihrer Ansicht nach zum engen Kraftwerk-Kanon zählen, seit einigen Jahren in Museen. 2012 ging's los im New Yorker Museum of Modern Art und im noch jungen Jahr 2015 beehren sie nicht zuletzt sich selbst mit einer Konzertserie namens Katalog 1 bis 8 in der fabelhaften neuen Nationalgalerie in Berlin, dem schwebenden Ausstellungsglaskasten von Ludwig Mies van der Rohe. Am vergangenen Dienstag ist das letzte dieser 8 Konzerte über die Bühne gegangen und nach all den Berichten und Konzertkritiken ist jetzt die Zeit gekommen, das Phänomen Kraftwerk eingehender zu beleuchten. Für uns macht das freundlicherweise Professor Dirk Matejowski, Medienwissenschaftler an der Heinrich-Heine-Universität in der Kraftwerkstadt Düsseldorf. Zur ersten deutschen Katalog-Konzertserie im Januar 2013 lud er zum Symposium Mythenmaschine Kraftwerk in die Kunstsammlung NRW, in der Kraftwerk damals ihren Katalogzyklus gespielt haben. Er hielt dort den einführenden Vortrag unter dem Titel Arbeit am Mythos Kraftwerk zur Produktionsästhetik eines intermedialen Konzepts. Los geht es mit einigen Überlegungen zum Begriff Mythos. Aber keine Angst, von dort ist es nur ein Katzensprung in die scheinbar so sachliche Welt von Kraftwerk. Aus kulturanthropologischer Sicht sind Mythen Ursprungserzählungen. Sie berichten von Anfängen, von Gründungen, von Stiftungen innerhalb der symbolischen Ordnung und sie tun dies im Regelfall in erzählender Form. Mythen sind Geschichten über Urphänomene und indem sie über solche Urphänomene berichten, entziehen sie das Berichtete der Dimension der Zeit. Mythen sind eng mit dem Ritual verbunden und dieses Ritual, egal ob performativ oder narrativ, beschwört Ursprünge. Ältere Deutungsvorschläge setzen den Mythos im Gegensatz zur Vernunft, zum Logos. Und es ist dieses spannungsvolle Verhältnis zwischen Mythos, Rationalität, Ritual und kulturellem Gedächtnis, das die mythische Denkform zu einem zentralen Gegenstand der Kulturtheorie des 20. Jahrhunderts gemacht hat. Für unsere Fragestellung heute, aber im Zusammenhang mit Kraftwerk, sind zwei Aspekte wichtig, die die moderne, aktuelle Kulturtheorie in diesem Zusammenhang entwickelt hat. Bahnbrechend sind hier die Arbeiten von Roland Barthes, der, das wissen die meisten von Ihnen, auch Alltagsphänomene, massenmediale Phänomene in den Kontext von Mythisierungsprozessen eingeordnet hat. Roland Barthes redet in einem seiner berühmtesten Bücher von den bekannten Mythen des Alltags und charakteristisch für diese Mythen des Alltags ist nun, dass ein Transformationsprozess vonstatten geht, innerhalb dessen Konsumprodukte, politische, mediale Phänomene sich von ihrem Ursprungskern ablösen und eine neue, gleichsam überdeterminierte Bedeutung erlangen. Aus einem im Prinzip trivialen Agglomerat von Blech, Kunststoff, Lack und Leder und vielem anderen wird ein mythischer Gegenstand, ein Kultgegenstand, das schönste Auto der Welt, der Citroën DS, dem Roland Barthes eine liebevolle Analyse gewidmet hat. Und dieser Kultgegenstand trägt dann eine Fülle von Bedeutungen in sich, der nichts mehr mit der Materialität seiner Entstehung zu tun hat. Wer mit Roland Barthes nach den Mythen des Alltags fragt, der kann auch nach den Mythen der Popkultur fragen und er fragt nach Funktionszusammenhängen, Wirkungen, ihren kommunikativen und ästhetischen Funktionen. Gleichzeitig aber, und das ist extrem wichtig, sind Mythen nicht einfach nur irrationale Geschichten, die sich im Lichte der Vernunft und im Lichte der Welterklärung rationaler Prägung als betrügerischer Spuk verflüchtigen. Den großen Studien Hans Blumenbergs, und hier bin ich beim zweiten wichtigen Element in der Auseinandersetzung mit Mythen, denen kann man entnehmen, dass mythische Erzählungen selbst Form eines rationalen Diskurses in sich tragen und dass die großen Weiterentwicklungen, die Evolutionen, die künstlerischen, philosophischen Transformationen von Mythen selbst ein hohes Maß an Reflexivität und Erkenntnisgewinn in sich tragen. Nun sehe ich schon so manches erschreckte Gesicht und ich muss Ihre Befürchtung zerstreuen, dass Sie jetzt hier mit einer liebevollen Präsentation akademischer Pfauenfedern konfrontiert werden, sondern es geht mir um eins mit diesen Stichworten zum Mythenbegriff, Ihnen zu zeigen, dass sich von dort her, von diesen Überlegungen von Barthes und von Blumenberg, natürlich Verlängerungen in die Analyse der zeitgenössischen Popkultur vollziehen lassen. Zentrale Figurationen der zeitgenössischen Populärkultur sind nur von mythischen Denkformen her zu verstehen. Popstars sind Medieninszenierungen, die von einem komplexen System von Zeichen, Verweisungen, archetypischen Inszenierungen zu verstehen sind, von solchen Zitaten her. Und so haben die herausragenden Figuren der zeitgenössischen Popkultur teils intuitiv, teils kalkuliert mit solchen mythischen Motiven immer schon gespielt, ob sich ein Jim Morrison mithilfe von Lockenscheren und einem guten Fotografen in Alexander den Großen oder Dionysos verwandelt oder ob Madonna und Lady Gaga sich als Weiblichkeitskonstruktionen zwischen Archetypus, Phantasma und medialer Vermittlung ins Bild setzen. Und es ist kein Zufall, dass einer der großen aktuellen Entwürfe zur Kulturtheorie, Kittlers großes Projekt zur Musik, Mathematik und Mythos, dann am Ende in der Verlängerung immer wieder in die Popkultur überführt wird und bei Pink Floyd landet. Klar, dass wir heute über Kraftwerk als Mythenmaschine reden, weil es uns um das Verständnis ihrer Ästhetik, um die inszenatorische Praxis, die intermedialen Ansätze, um das komplexe Wechselspiel von Selbst- und Fremdinterpretation geht. Und wenn man das mit einer gewissen Geläufigkeit sagt, dann ist es wichtig, ein Missverständnis vorab auszuräumen, das sich vielleicht bei manchen von Ihnen eingestellt haben mag. Denn es gibt ja neben diesen Bedeutungsebenen, die ich gerade beschrieben habe, eine alltagssprachliche Verwendung des Mythosbegriffs. Und innerhalb dieser alltagssprachlichen Verwendung ist Mythos ein Synonym für Verzerrung, Lüge, Manipulation. Wer davon spricht, dass etwas nichts als ein Mythos sei, der meint, das sei sozusagen die Unwahrheit und man müsse nun den Schleier des Trugs herunterreißen, das große Projekt der Aufklärung. Uns geht es aber auf dieser Tagung keineswegs darum, in kleinkrämerischer Weise mit Hilfe biografistischer Mikroebenen irgendwie in einer Form am Mythoskraftwerk herumzuoperieren. Wir interessieren uns für die Funktions- und Erkenntnisweisen von popkulturellen Mythologien und hier von Kraftwerk insbesondere. Diese Bemerkung, diese Feststellung ist, die mit den Debatten der Kulturwissenschaft unter Ihnen Vertrauten werden es bemerken, deshalb von Bedeutung, weil sie auf eine Methodenfrage abhebt, die zurzeit in der zeitgenössischen Kulturwissenschaft von großer Bedeutung ist. Es dominiert, wenn es um Popkultur geht, eine gewisse biografistisch-narrative Betrachtungsweise, bei der Aussagen von Zeitzeugen kompiliert und dann synoptisch zusammengeführt werden. Und da ist die zentrale Figur, wie bekannt, der Zeitzeuge. Viele von Ihnen kennen etwa die Programmschrift dieses Ansatzes, das Buch von Teipel, Verschwende deine Jugend. Dieser Ansatz, in dem die unterschiedlichen Sichtweisen von Zeitzeugen von Bedeutung sind, wird heute keine Rolle bei diesem Symposium spielen, keine tragende Rolle. Insofern nehmen wir eine werkzentrierte Perspektive ein. Uns, grosso modo, interessiert nicht im Geringsten, welches Mitglied der Gruppe Kraftwerk wann welches Auto wo gefahren hat und wo man seine Rennräder reparieren ließ. Die Perspektive des Hegelschen Kammerdieners, für den es bekanntlich keine Helden gibt, ist nicht die unsere und wir möchten keine biografischen Kleinstrekonstruktionen vornehmen, um Popgöttern ihre Sterblichkeit nachzuweisen. Und aus diesem Grunde werden auch die allzu bekannten Auseinandersetzungen um die Deutungshoheit im Zusammenhang mit der Kraftwerksaga heute keine Rolle spielen oder nur dann, wenn es um die ästhetischen Konzepte geht. Wir gehen von einer sehr einfachen und auch uns in der Vorbereitung sehr dienlichen Voraussetzung aus, nämlich der Voraussetzung und der Annahme, dass ein vertieftes Verständnis des Werks von Kraftwerks auch zu einer Steigerung des ästhetischen Genusses führt. Wenn Sie nach den bisherigen Ausführungen nun die Befürchtung hegen, Sie seien einer Form von Kultur- und Medienwissenschaft ausgeliefert, die die Reflexion über Methoden und Theorien vor das Phänomen schiebt und damit ihren Gegenstand aus den Augen verliert, dann gibt der heutige Abend natürlich Tröstung, denn eine theoretische Beschäftigung mit Kraftwerk im Vorfeld eines Kongresses erzwingt ja sozusagen durch das Ultimatum der Präsenz, erzwingt die Begriffe von diesem Konzert und von Kraftwerk her zu entwickeln. Und wenn ich noch einmal auf den Punkt zurückführen darf, den ich am Anfang ansprach, wenn man einmal noch sich anschaut, was da heute Abend passieren wird, dann ist dieses ja in vielem eine kommentierungswürdige ästhetische Geste. Die Konzerte, die hier in der Kunstsammlung NRW, wie vorher im New Yorker Museum of Modern Art stattfanden, demnächst wird es so etwas Ähnliches noch in der Tate Gallery offenbar geben, sind die performative Umsetzung einer Selbstkanonisierung, wie sie schon der Katalog, die Werkausgabe, vollzog. Kraftwerk haben schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren entschieden, welche Werke in welcher Form zum Kernbestand ihres musikalischen Schaffens gehören. Und diese distinkte Geste der Selbstkanonisierung steht natürlich in direktem Verhältnis, in direkter Korrespondenz mit der Wahl von Museen von Weltrang als Aufführungsort. Der Kraftwerk-Katalog der 8 Alben und die daran angebundene Konzertreihe entsprechen der literaturwissenschaftlichen Kategorie der vom Autorensubjekt legitimierten Werkausgabe letzter Hand. Zum Gestus der Selbstkanonisierung gehört dann auch die Abscheidung von Werken und Frühwerken, in diesem Falle die bekannten ersten 3 Alben. Und man kennt diese Geste ja von zeitgenössischen Künstlern, etwa bei Neo Rauch oder Gerhard Richter. Es gibt aber noch eine zweite Bedeutsamkeit, die mit der Wahl eines Museums als Aufführungsort zusammenhängt. Denn wer so etwas tut, der vollführt eine strategische Operation im Kontext der Gedächtnispolitik. Die Selbstverständlichkeit, mit der für uns alle und für eine breite Öffentlichkeit Kraftwerk im Museum konzertieren, rekurriert natürlich einerseits auf die immer schon intermedial ausgerichtete Produktionsästhetik. Sie gehören in gewisser Weise hierhin, weil sie dazu später mehr natürlich immer mehr als Musik machen. Die andere Seite dieser Medaille besteht darin, dass Kraftwerk mit dem Museum als Aufführungsort tendenziell für die Mit- oder für die Nachwelt das System Pop verlassen haben. Denn Popkultur, das heißt ja Flüchtigkeit, Tagesaktualität, Hybridität und damit in vielem auch vergessen. Die Veröffentlichungsgeschichte oder wie man philologisch sagen würde, die Quellenlage, selbst bei großen Heroen der Popgeschichte, ist ja im Regelfall gekennzeichnet durch Unübersichtlichkeit, Ungeordnetheit, durch Überschreibungen und Wildwuchs. Selbst bei den Beatles, den Stones, den Doors und David Bowie, man könnte das weiterführen, hat sich erst in einem langen und komplexen Prozess herauskristallisiert, welche ihrer Werke, welche ihrer Platten, welche ihrer Veröffentlichungen zum Kernbestand gehören und welche eher ästhetische Grenzfälle darstellen. Und dieses popmusikalische, dieses heteronome popmusikalische Weltgericht braucht ja im Regelfall einen längeren Zeitraum zur Urteilsfindung. Und genau das ist bei Kraftwerk anders. Hier entscheiden die Autorensubjekte selbst zu Lebzeiten durch Archivierungs- und Aufführungsstrategien, was sie als zu ihrem Werkbestand zugehörig empfinden. Und sie schreiben es damit in das kulturelle Gedächtnis ein. Und wieder zeigt sich, dass Kraftwerk mit Begriffen wie Kanonbildung, Archivierung, selektive Aufführungspraxis, mit Diskursstrategien, mit Begriffen arbeiten, die sozusagen genuin in den Bereich der Hochkultur und damit verbundenen Diskurse gehören. Doch wichtig ist es in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass Kraftwerk damit nicht etwa einen privatmythologischen Akt der Selbstmusealisierung vollziehen, um damit auf etwas einfache Weise Bedeutungssteigerung zu erreichen. Und obwohl man zu dieser Strategie durchaus unterschiedlicher Ansicht sein kann, sie für angemessen, für marginal, für überambitioniert halten kann, ist damit ein prinzipielles Phänomen, ein prinzipielles Problem angesprochen, das uns heute auch noch beschäftigen wird. Und dieses Problem hat der allseits bekannte Dietrich Diedrichsen in einem Text zu Kraftwerks Auftritt im Museum of Modern Art thematisiert, indem er darauf hinwies, dass diese performative Option, im Museum aufzutreten, eine grundsätzliche Folge für den Begriff von Popkultur hat. Er, Diedrichsen, ist von grundsätzlicher Skepsis, was die Funktionsfähigkeit dieses Modells anbetrifft. Und wenn er dabei aber als Deutung, als eine mögliche Interpretation vorschlägt, der Auftritt Kraftwerks in Museen sei eine Art subversiver Strategie, ein subversiver Akt, in dem die Sakralisierungs- und Kanonisierungsstrategien von Museen parodiert würden, dann scheint mir die Pointe der Diedrichschen Lesart genau in einer gegenläufigen Figur zu liegen. Und meine Lesart wäre, dass die Anbindung des Systems Kraftwerk an das System Museum eher eine Subversion von Pop darstellt. Die für den heutigen Konzertabend und die folgenden 7 anderen Kernkonzertabenden charakteristischen Gesten, um es mit Diedrichsens Terminologie zu sagen, der Retrospektive, des Reenactments und der Kanonisierung. Diese 3 Gesten sind zunächst ja nur formale Operationen im Innenraum des kulturellen Gedächtnisses. Sich mit ihnen auseinanderzusetzen, bedeutet aber auch dann zu fragen, was den Kern, die Ursprungsgeschichte, den Anfang dieses Mythos bildet, wodurch er sich konstituiert. Und will man den Glutkern des Kraftwerkmythos thematisieren, dann könnte man das in wenigen unbeholfenen Worten ungefähr so formulieren. Die historische Leistung Kraftwerk seit den 70er Jahren bestand darin, mithilfe der damals avanciertesten verfügbaren technischen Mittel Formen von elektronischer Musik zu produzieren, für die charakteristisch war, dass sie einen Bogen schlug, eine Verbindung bildete zwischen den Versuchen der klassischen elektronischen Avantgarde und popmusikalischen Experimenten. Und dies natürlich angebunden an entsprechende Inszenierungsstrategien, die eine endgültige Absage an die entleerten Rituale des Rock darstellten. Kraftwerks Werke seit Autobahn markieren also eine Zäsur innerhalb der Popmusik, insofern sie konsequent die ästhetischen Möglichkeiten eines neuen Produktionsmediums ausloteten. Und wenn man diese Feststellung trifft, die natürlich von erhabener Banalität ist, weil das jeder weiß, dann wird es eigentlich dann interessant, wenn man das damit verbundene Problem in den Blick nimmt. Denn, auch das zunächst eine simple Feststellung, Kraftwerk waren ja weder die ersten noch zu ihrer Zeit in den frühen 70ern die einzigen, die sich mit den Konzeptualisierungen elektronischer Klangproduktion auseinandersetzten. Die allseits bekannten Namen brauche ich hier wirklich nur in Stichwortform zu nennen. Karl-Heinz Stockhausen und Pierre Schäfer im Bereich der Avantgarde-Musik, im Bereich des populäreren Genres Wendy Carlos oder Joe Gershom Kingsley und später dann natürlich hier Tangerine Dream und Can in den frühen 70ern. Also, und manchmal führen ja einfache Fragen zu vertieften Erkenntnissen, warum veranstalten wir heute keinen Tangerine Dream Kongress? Und während Sie noch darüber nachdenken, warum wir das eigentlich nicht tun, gebe ich Ihnen die Antwort, weil nämlich genau diese Frage, die Positionierung Kraftwerks vor dem Hintergrund der anderen ästhetischen Experimente ihrer Zeit deutlich hervortreten lassen. Elektronische Musik allgemein und der Einsatz des Synthesizers im Speziellen markiert ja ganz formal gesehen eine Absage an die Kontexte klassischen Musizierens und an die Gesten des Rocks, also einen ästhetischen Nullpunkt. In gänzlich neuen Produktionskonstellationen wird der Komponist und Produzent zum Ingenieur und Techniker und es entstehen, und das ist der entscheidende Punkt, Klänge und Klangstrukturen, die der semantischen Aufladung, die der Rahmung der Kontextualisierung bedürfen. Oder anders formuliert, der Synthesizer als Medium teilt das Schicksal vieler Medientechnologien und dafür sind wir Medienwissenschaftler ja sensibilisiert, teilt also das Schicksal vieler anderer Medien, deren Anwendungsbereiche, deren diskursive Rahmung erst bestimmt werden musste. Für die meisten Medien innerhalb der Mediengeschichte brauchte man die legendäre Killer-Applikation, das, was sozusagen ihre funktionale Nutzung im Kern ausmachte. Und so ist die Mediengeschichte auch einmal die Geschichte von Verkennungen, von falschen Zuschreibungen. Sehr lange im 19. Jahrhundert war man der Ansicht, dass das Telefon und das Grammophon geeignete Instrumente seien, um primär mit der Geisterwelt, dem Okkulten, zu kommunizieren. Und die Programmhierarchen des öffentlich-rechtlichen Fernsehens in den 50er Jahren waren der festen Überzeugung, dass ein Fernsehprogramm deshalb auf der Welt sei, um ihr und unser Leben täglich mit Faustinszenierungen und Orchesterkonzerten zu verschönern. Und wir alle wissen, was daraus geworden ist. Und so ist es ein zentrales Problem, auch innerhalb der Ästhetik der elektronischen Musik seit den späten 50ern zu bestimmen, innerhalb welchen semantischen Feldes diese Musik, diese Form der Produktion, diese Klänge ihren Ort haben. Und es lassen sich relativ schulgerecht unterschiedliche Strategien der Zuweisung beschreiben. In einer ersten Phase, ich zeichne ein Bild mit groben Pinselstrichen, ist die Rahmung das avantgardistische Experiment in den Studios in Köln und Paris. In den 60er Jahren ein weiteres Paradigma setzt etwa Walter Carlos und einige andere den Synthesizer zur Konversion Bachscher Fugen in elektronische Klangstrukturen ein. Übrigens unter dem frenetischen Beifall von Glenn Gould, der das unglaublich toll fand und als Verlängerung seiner Ästhetik sah. Und Sie alle wissen oder einige wissen, dass die elektronische Variante Bachscher Fugen Switched on Bach, ich glaube bis heute noch das erfolgreichste Klassikalbum, meistverkaufteste Klassikalbum aller Zeiten war. Innerhalb des sogenannten Art Rocks oder Progressive Rocks wird der Synthesizer zu einem Soundzeichen für Kunstwollen und Überambitioniertheit, während in der deutschen Tradition im Umfeld von Can und Tangerine Dream elektronische Klänge Teil eines musikalischen, eines nicht enden wollenden musikalischen Experimentes werden, während dort elektronische mit klassischen Instrumenten amalgamiert werden und man eine, ich vereinfache auch hier, eine Kontextualisierung vollzieht, die irgendwo in den Bereich Psychedelia und Futurismus-Ästhetik geht, trotz der langen Haare und der grob gestrickten Pullover. Kraftwerk setzen sich mit diesen Modellen der Integration und des Einsatzes des Synthesizers in der Popmusik auseinander und formulieren seit Autobahn, seit dem Album Autobahn, eine gänzlich neue Position. Sie begreifen den Einsatz des Synthesizers weder ausschließlich vom avantgardistischen Experiment noch als Reise in kosmisch-psychedelische Bewusstseinszustände, sondern sie positionieren den Synthesizer und seinen Gebrauch an den Grenzen des Systems Pop, ziehen einen Brückenschlag zu den Stilexperimenten der Avantgarde. Autobahn und viele andere Titel überschreiten die ästhetischen Grenzsetzungen des konventionellen Popsongs, zeitlich und strukturell, und damit werden sie natürlich, wie Sie alle wissen, zum Vorläufer des elektronischen Tracks. Gleichzeitig aber geben sie diesen Tracks Form, Kontur, Struktur und formulieren eine Ästhetik, die das Melodiöse mit dem Experimentellen verbindet und damals noch in einigen Teilen ein Novum, integrieren die deutsche Sprache in ihr Konzept. So wird Musik zum kalkulierten Laborprodukt. Die klar umrissenen Konturen der Tracks binden Experiment, strukturelle Präzision mit einer gewissen, und dies wird gelegentlich übersehen, humoristischen, anspielungsreichen, ironischen Haltung zusammen. Und wenn man dies alles zusammennimmt und fragt, welchen Begriff kann man denn für dieses Konzept wählen, dann ist man geneigt, wenn man irgendwann mal mit Kunstgeschichte oder Kunsttheorie zu tun hatte, in der Tat kunsthistorische Begriffe zu nehmen und etwa den alten Wölflin herauszuholen und vom Gegensatz zwischen geschlossener und offener Form zu reden oder, wenn man es ganz abendländischen will, an Gustav René Hocke zu denken und Klassizismus oder Klassik gegen Manierismus zu setzen. Und ich glaube, dass der Begriff des klassizistischen Stilwillens diesen Ansatz Kraftwerks in vielem trifft und dass diese Formgeste schon seit Autobahn in einer Weise formuliert ist, die dann als Blaupause für alle weiteren Alben dient. Aus ganz anderer Perspektive, nicht unter Verwendung dieses kunsthistorischen oder literaturwissenschaftlichen Begriffsinstrumentariums, hat der Düsseldorfer, heute nicht mehr in Düsseldorf lebende, hat der Düsseldorfer Autor und Zeitzeuge Peter Glaser diesen klassizistischen Formwillen Kraftwerks als entscheidendes Kennzeichen ihres Umgangs mit dem Medium Synthesizer gekennzeichnet. Glaser fragt sich in einem sehr schönen Text, der auf ein Interview zurückgeht, was Kraftwerk gegenüber den anderen Experimentatoren der 70er Jahre auszeichnet, und er nennt ihren Willen zur Kontur und Klarheit als entscheidendes Kriterium. Im Gegensatz zu Glaser zur musikalischen ausufernden Belanglosigkeit der zeitgleichen Konzepte elektronischer Musik sei für Kraftwerk, das sind jetzt meine Worte und nicht Glasers, eine Art reduktionistischer Dezisionismus, die entscheidende musikalische Geste. Und Glaser schreibt dann sehr schön, Zitat, so, da ist die Maschine, die sagt, ich habe noch 999 Milliarden Töne. Er meint den Synthesizer. Und Florian Schneider, danke, reicht schon. Okay, ich bin der Boss und die Maschine hat sich mir unterzuordnen. Zitat Ende. Das scheint mir eine ganz gute Charakteristik des dezisionistischen Ansatzes von Kraftwerk zu sein. Und vor diesem Hintergrund, wenn man dies bedenkt, dann hat die subtil boshafte Bemerkung Holger Tschukais von Can in einem Interview, in dem er sagt, Autobahn sei natürlich, ich zitiere auch wieder teils wörtlich, teils sinngemäß, ein einerseits geniales Album gewesen, aber dann, so sagt Holger Tschukai bedauernd, hätte man bei Ralf und Florian keine weitere Entwicklung sehen können, eben weil die Idee ausgereizt sei. Diese eigentlich gar nicht so subtile Boshaftigkeit von Holger Tschukai verliert ihren Stachel, weil sie den Kern der Kraftwerkschen Werkästhetik verfehlt. Diese Werkästhetik ist eben nicht durch die innere Konsequenz des Experiments, durch Ausprobieren, Formlosigkeit und Offenheit gekennzeichnet. In einem seiner schönsten Gedichte, wenn nicht dem schönsten, von Gottfried Benn, lässt er seinen Komponisten, Helden, das lyrische Ich dieses Gedichtes einmal sagen: Meine Versuche sind nach Maßgabe dessen vollendet, was mir zu erreichen möglich war. So das wörtliche Benn-Zitat. Und man kann das als geheimes Motto des Kraftwerk-Oeuvres, des Kraftwerk-Programms verstehen. Ein Motto, das Sie schon in Ihrem Album Autobahn ausformuliert haben. Und man kann diese Haltung, ich wiederhole mich, in der Tat klassizistisch nennen, ohne gleich Goethe und Hegel bemühen zu müssen. Gleichzeitig haben insbesondere die beiden Chefdenker von Kraftwerk, Karl Hütter und Florian Schneider, sehr früh erkannt, dass es nicht reicht, innovative, kreative, neuartige Musik zu produzieren, sondern dass die damit verbundene musikalische Innovationsleistung einer narrativen Rahmung, einer Meistererzählung bedarf. Während sich die Protagonisten des Progressive Rock und des Krautrocks auf die Suggestionskraft ihrer elektronischen Klänge verließen und sie in ein gelegentlich krudes Koordinatensystem von kosmischen Schwingungen und Experiment einordneten, haben Kraftwerk schon sehr früh ihre eigene große Erzählung formuliert. Und dies ist die Erzählung vom ästhetischen Nullpunkt. Und diese Erzählung, die in sehr vielen Interview-Statements, Einlassungen der 70er bis in die 80er Jahre hinein formuliert wird, diese Erzählung erlaube ich mir nun kurz zu komprimieren und auf einen Punkt zu bringen, um dann von diesen komprimierten Selbstinterpretationen interpretatorisch weitergehen zu können. Die große Kraftwerk-Selbstinterpretation, ihre große Narration lautet folgendermaßen, und wie gesagt jetzt ein Kondensat aus Interviews und Statements: Ambitionierte und avancierte Popmusik im Deutschland der Nachkriegszeit, im Westdeutschland muss man sagen, der 60er und 70er Jahre, so Kraftwerk, hätten nur zwei Modelle vorgefunden, nämlich das Modell deutscher Schlager oder angelsächsische Rockmusik. Kraftwerk habe sozusagen zwangsläufig das mittelalterliche Instrumentarium der Rockgitarre hinter sich lassen müssen, die avancierteste Technologie, nämlich den Synthesizer, benutzen müssen, die deutsche Sprache einsetzen müssen, um in diesem Konglomerat, in dieser ästhetischen Struktur, Einspruch gegen die Hegemonie des angelsächsischen Rocks zu formulieren. Und dieser Ansatz, so Kraftwerk in der Selbstinterpretation, dieser Ansatz wurzle durchaus in lokalen Gegebenheiten in der Region Düsseldorf. Eine Stadt, eine Region, die geprägt sei durch avancierte Industrie und Technik, durch Labordenken, durch Bereitschaft zu technologischer Innovation. Ideengeschichtlich, so weiter Kraftwerk, ich paraphrasiere, schließe man an die von den Nationalsozialisten unterdrückten und ausgeloschten Avantgarde-Bewegungen der 20er und 30er Jahre in Deutschland an. Man schließe natürlich an das Bauhaus und den russischen Konstruktivismus. Bauhaus, weil dies eine Fusion von Kunst und Technik darstelle. Und dies alles ist in einem wunderschönen Zitat aus einem Film aus den späten 70ern als Wandslogan zusammengefasst. Also, We are the children of Fritz Lang und Werner von Braun. We are the link between the 20s and the 80s. Und immer wieder in dieser Ursprungserzählung ist der Gedanke des Nullpunktes präsent. Und an die Stelle des Nullpunktes setzt man produktionsästhetisch das Konzept der sogenannten industriellen Volksmusik und den Musikarbeiter, den wir uns alle als eine Mischung aus Wissenschaftler, Ingenieur und Androiden vorstellen können. Und diese Musikarbeiter haben auch nach dem Selbstverständnis von Kraftwerk, in diesem Falle von Ralf Hütter, ein durchaus großes, ein durchaus ambitioniertes Projekt zu vollziehen, das er mit einem angenehmen megalomanen Satz, ich glaube in den 70ern einmal formuliert hat: We had to redefine our musical culture. Das ist der große Kraftwerk-Mythos, die Kraftwerk-Narration. Und diejenigen, die sich mit Mythen beschäftigt haben, die wissen, dass die Plausibilität einer mythischen Erklärung mit dem zeitlichen, dem räumlichen und dem kulturellen Abstand der Rezeption steigt. Und so erfreut sich diese Kraftwerk-Narration insbesondere in der jüngeren angelsächsischen Forschungsliteratur größter Zustimmung. Heute in Düsseldorf allerdings, im Rahmen dieses Symposiums, wird es durchaus gestattet zu sagen, dass die popmusikalische Szene im Westdeutschland der 70er Jahre eben nicht nur durch ein binäres System von Schlager und Ami-Rock gekennzeichnet war, dass die Verwendung der deutschen Sprache nicht komplett ungewöhnlich war. Und last but not least, und das muss man unseren angelsächsischen Freunden gelegentlich sagen, dass Düsseldorf nicht ins Ruhrgebiet gehört und dass die Mintropstraße in der Nähe des Hauptbahnhofs liegt und nicht in einem rußigen Industriegebiet voller elektronischer oder einem Gebiet voller elektronischer Labors. Man kann solche kleineren kulturhistorischen Richtigstellungen zur Kraftwerk-Narration umso sorgloser vornehmen, als man Kraftwerks Verständnis von industrieller Moderne im Düsseldorf der 70er Jahre sicherlich eher als Idee, als Konzept, als Vision und weniger als Reflex tatsächlicher lebensweltlicher Phänomene betrachten muss. Und das Wichtigste und das Beste, was man ja über eine mythische Narration sagen kann, ist, dass sie funktioniert, dass sie Sinn stiftet und Wirkungen produziert. Und das lässt sich nun für den Kraftwerk-Mythos wirklich sagen, denn diese Erzählung wurde musikalisch, wie praktisch, wie theoretisch zum entscheidenden Stimulus für alle Experimente und alle Ansätze des Neubeginns in der elektronischen Musik der 70er und 80er Jahre radikalisiert, etwa wenn man durch Daniel Miller vom Mute-Label, der sich die Volte gestattet und sagt, wir dachten immer, dass der Synthesizer der wahre Punk sei. Und da knüpft er natürlich in einer Radikalisierung an Kraftwerk an. Und die konsequente mythologische Überformung der eigenen Arbeit jenseits faktizistischen Kriechens hat ja eine große Tradition, die bis auf Wagner zurückgeht, der ja bekanntlich schon seine Inspirationen wie den Rheingold-Beginn gerne mystifizierte. Gesamtkunstwerke und ihre Autoren zeichnen sich ja dadurch aus, dass sie nicht nur synästhetisch intermedial arbeiten, sondern dass diese intermedialen Konstruktionen immer auch gleich mit Rahmenerzählungen, ästhetischen und politischen, aufgeladen werden. Und insofern waren Kraftwerk auch schon von einem frühen Zeitpunkt an so etwas wie Wagnerianer der Popkultur. Wer vom Nullpunkt her operiert, für den ist Musik eben nicht nur Musik, sondern die Verbindung zwischen ästhetischem Neuanfang und Konzeption machen auch neue Formen der Performance zwingen. Und so redet wer von Kraftwerk, redet eben immer nicht nur über Musik. Überprüfen Sie das mal an sich. Wenn man über Kraftwerk redet, dann hat man einerseits bestimmte Songs, bestimmte Melodien, bestimmte Akkorde im Hintergrund, sondern man redet auch gleich und reaktiviert intermediale Inszenierungen. Und dieser Gedanke der Intermedialität, des Austausches mit bildender Kunst, ist zunächst natürlich innerhalb der zeitgenössischen Pop- und Rockmusik nichts prinzipiell Neues. Man denke an Andy Warhol's Factory, man denke an Sonic Youth und viele anderen. Kraftwerk aber vollziehen mit ihrer visuellen Selbstinszenierung, mit ihren Konzepten einen entscheidenden Paradigmenwechsel. Sie haben die von Helmut Lehten in einem grandiosen Buch so wunderbar beschriebenen Verhaltenslehren der Kälte in die aufgeheizte, sexualisierte, expressive Welt des Systems Pop hineingetragen. Und es ist natürlich vollkommen klar, dass diese Geschichte auch nicht aus dem Nichts kommt, aber sie ist zu einem entscheidenden Impuls für neue Formen, für neue Artikulationsformen innerhalb des Systems Pop seit den 70er Jahren geworden. Und gleichzeitig ist ein ganz zentraler Punkt, dass diese neue Geste der Technizität, der Dehumanisierung nicht nur die Funktion hatte, die Pathosformeln des Rock aufzulösen, zu dekonstruieren, sondern dass sie sich als ästhetische Position gleichzeitig in ein hochinteressantes wirkungsgeschichtliches Paradox hineinbegab. Als visuelle Strategie, das ist zunächst der medientechnische oder, wenn Sie so wollen, der publizistische Aspekt, hat die kraftwerksche Roboter- und Ingenieursästhetik zunächst eine entscheidende Funktion, nämlich der Einschreibung in das kulturelle Gedächtnis. Bei Kraftwerk assoziieren wir eben, wie gesagt, nicht nur die ersten Takte aus den Songs Autobahn oder Trans-Europa-Express, sondern wir alle denken sofort, wir alle haben innere Bilder, in denen Menschen, Roboter, whatever, hinter Laptops und vor Projektionswänden stehen. Und dieser ikonische Status der Mensch-Maschinen-Inszenierung wird zu einer zentralen Option für alle antirockistischen Post-Punk, New Wave und Elektronik-Bands. Doch diese hier ikonisch gewordene Theatralizität des Untheatralischen ist auch in sich schon gebrochen. Auch da, wo sich Kraftwerk auf der Bühne so statisch enthumanisiert und emotionslos gerieren, auch da, wo der Körper ausgeblendet ist und die Emotionen heruntergekühlt werden, bleibt ein somatisches, bleibt ein affektives, bleibt ein körperliches Element, nicht nur als Residuum der Musik, sondern auch in der Präsentation. Und gerade die Rezeption durch amerikanische DJs und Produzenten im Techno etwa bezeugt ja die rhythmisch repetitive Verführungskraft zahlreicher Kraftwerk-Songs. Auch die statischen Musiker-Ingenieure auf der Bühne unterliegen einem Paradox, das der Techno-Heroe Carl Craig einmal so schön formuliert hat. They were, Zitat, they were so stiff, they were funky. Zitat Ende. Und der amerikanische oder der englische Interpret dieses wunderbaren Wortes übersetzt das dann in eine andere Dimension, indem er sagt, das bedeutet eigentlich, ich zitiere wieder, They were so white, they were black. Zitat Ende. Durch alle 8 kanonischen Alben und durch die Bühnenpräsentation zieht sich also ein Paradox. Die reflektierteste Abstraktion, Technizität und Inszenierung von Künstlichkeit enthält eben auch Kernelemente des Somatischen, des Expressiven, des Nicht-Symbolischen. Und zu diesen Paradoxien gehört dann eben, dass Kraftwerk rezipierbar ist durch Synthie-Pop, durch Hip-Hop-House bis hin zu Miami Bass. Und dass diese Rezeptionshaltungen, diese Adaptionen gleichzeitig die latenten Tendenzen des Werkes zur Kenntlichkeit entstellen. Man kann also über diesen Dreiklang von musikalischer Innovation, mythischer Narration und multimedialer Inszenierung reden und dann, das werden wir heute im Verlauf des Symposiums tun, noch eine Reihe von Details und Bezügen und grundsätzlichen Fragen gerade im Zusammenhang der Kunst thematisieren. Aber dies alles wäre unvollständig, wenn man nicht eine Denkfigur noch einmal vollzieht, die ich mit Ihnen hier jetzt nachvollziehen wollte, nämlich was denn eigentlich die Matrix, der Kern von Kraftwerks Verhältnis zur bildenden Kunst ist. Und damit ich nicht etwas vorwegnehme, was wir heute Nachmittag in dem Vortrag von Herrn Mühling hören werden, möchte ich diese Frage und diesen Punkt fokussieren auf in der Tat die fundamentale Frage, was bedeutet es, dass Kraftwerk sich so intensiv von ihren frühesten Zeiten an mit bildender Kunst auseinandersetzen? Und für mich kulminiert diese Auseinandersetzung in einem Begriff, der die Matrix, der das Fundament und sozusagen das Energiefeld dieser Auseinandersetzung mit bildender Kunst bildet, nämlich dem Begriff der Souveränität. Seit der frühen Neuzeit, also seit dem 15., frühen 16. Jahrhundert, gibt es 3 Formen der Souveränität. Die Souveränität des absoluten Schöpfergottes, die Souveränität seines weltlichen Stellvertreters auf Erden, des Herrschers, und die Souveränität des ästhetischen Stellvertreters Gottes auf Erden, die des bildenden Künstlers. Der Gedanke, dass der bildende Künstler eine spezielle Form der Handlungsmacht verkörpert und in vielem über dem Gesetz stehe, wurde in Konzepten der Renaissance entwickelt. Und er antizipiert, wie Sie wissen, natürlich einige Elemente der Genieästhetik. Der Künstler ist in diesen Konzepten gottgleicher Schöpfer, Creator ut Deus, und der Künstler ist ähnlich wie der Herrscher in einer Positionierung super jus et contra jus über dem Recht und gegen das Recht, und wir verdanken die Rekonstruktion dieser Denkfigur dem Kunsthistoriker Horst Bredekamp. Und das ist nicht nur eine theoretische Figur, sondern viele bekannte Künstler, Kriminelle, Künstlerverbrecher der Renaissance verdanken dieser Tatsache im wahrsten Sinne des Wortes ihren Hals und ihr Überleben. Und das zu einer Zeit, als die Komponisten und Musiker noch die Lakaienlivree des fürstlichen Hofgesindes trugen. Doch die Denkfigur des Gottgleichen und damit über dem Recht stehenden Künstlers ist ja nicht nur von Bedeutung im Zusammenhang mit juristischen Regelverletzungen. Es ist ja im Kern eigentlich eine theologisch-staatsrechtliche Denkfigur, aber diese theologisch-staatsrechtliche Denkfigur entfaltet ihre ganze Bedeutung im Zusammenhang mit der Produktionsästhetik. Und Horst Bredekamp hat dies prägnant formuliert: Hierin, nämlich im Souveränitätsexzess des bildenden Künstlers, super jus et contra jus, lag für die Künstler die Legitimation zum Unbedingten der autonomen Gestaltung. Und genau von dieser ideengeschichtlichen Rekonstruktion her fällt meiner Ansicht nach ein erhellendes Licht auf Kraftwerkspositionierung und Transzendierung von Popkultur. Positionierung in der Popkultur und Transzendierung von Popkultur. Bekanntlich sind auch die Megastars, die Heroen der Popkultur, genau wie Wagners traurigster Gott Wotan, das, was sie sind, nur durch Verträge. Und diese Verträge ketten auch Superstars an Plattenfirmen, Manager, Produzenten, Marketingagenturen und Konzertveranstalter. Und in einer kulturindustriell geprägten, auf Profit ausgelegten Platten-Akustik-Soundindustrie können integrale Werkbegriffe und kann der Begriff der Autonomie nur sehr schlecht gedeihen. Und so gehört es zu den grundlegenden und hellsichtigen ästhetischen Strategien der beiden Protagonisten von Kraftwerk, unterstelle ich einmal, den Souveränitäts- und Autonomiebegriff des bildenden Künstlers auf das System Popmusik übertragen zu haben. Und genau durch diese Operation, die sehr früh erfolgt, in den 70er Jahren schon, werden sie zu den absoluten Herren und Meistern ihres eigenen Werkes. Und aus dieser Perspektive erklärt sich vieles, was in der Literatur, in der Presse und manchmal in lebensweltlichen Reaktionen gelegentlich als Marotte, als Schrulligkeit, als Kontrollwahn interpretiert wird. die Klagefreudigkeit, die Präzision und Genauigkeit, mit der auf Publikationen geachtet wird, der Perfektionsdrang in der Inszenierung, das sind alles keine Marotten, keine Macken oder keine Gesten der Selbststilisierung, sondern es sind Techniken der Selbstbehauptung und ästhetischen Autonomiegewinnung. Und dies ist umso dramatischer, wenn man an die sonstigen Praktiken im System Pop denkt. Eine jüngst erschienene und nicht besonders empfehlenswerte Monographie zu Kraftwerk läuft in ihren Schlussteilen dann doch noch zur Hochform auf und formuliert einen Satz, der die Lektüre dieses Buches dann doch wert macht, nämlich, Zitat, Kraftwerk, now down to just one original member, has become less a band and more of an idea. Zitat Ende. Das ist eine an sich kluge Beobachtung, aber man muss sie natürlich, und deshalb bin ich hier, noch etwas klüger machen. Dieser Gedanke, dass Kraftwerk von Anfang an schon eine Idee, ein Konzept war, der ist natürlich erst nicht erst jetzt da, sondern von Anfang an. Kraftwerk hat seit den 70er Jahren schon die herkömmliche Dramaturgie einer Band hinter sich gelassen und deshalb klingt dieses Wort ja schon leicht obszön im Kontext mit Kraftwerk. Man muss sich im Übrigen, wenn man einen solchen Vortrag schreibt und darüber redet, immer überlegen, was sagt man denn eigentlich? Ist es eine Formation, eine Gruppe? Und wenn man diese Perspektive einnimmt, dann wird klar, dass alles das, was sonst so wichtig ist im Zusammenhang mit Pop- und Rockgeschichte, Bandzusammensetzungen, gebrochene Verträge, zerstörte Hotelzimmer, Groupies, Klatsch, Gewaltexzesse, Armut, Reichtum, Verschwendung, dass dies alles im Zusammenhang mit Kraftwerk bedeutungslos ist. Die Idee, das Konzept Kraftwerk unterläuft theoretisch und produktionsästhetisch die immer schon brüchigen, pathetischen Autorenkonzepte der klassischen Popmusik. Und dies konnte Kraftwerk schon sehr früh so konsequent realisieren, weil für sie das galt, was die US-amerikanische Künstlerin und Wissenschaftlerin Rebecca Allen einmal so prägnant über ihre Zusammenarbeit mit Kraftwerk gesagt hat, Zitat, it was clear that they were artists, Zitat Ende. Wenn also klar ist, dass es sich bei Kraftwerk um Künstler handelt, schon sehr früh, dann ist auch noch ein weiteres Faktum, ein weiteres Phänomen klar, nämlich, dass man über Kraftwerk nicht reden kann, ohne über ihre Wirkung, ohne die Spuren zu rekonstruieren, die sie in der Populärkultur der jüngeren Vergangenheit hinterlassen haben. Kraftwerk, das ist eben auch die Rezeption von Kraftwerk durch britischen Synthie-Pop, Hip-Hop, Acid House und Techno. Das sind Um- und Überschreibungen. Man denke an das Balanescu-Quartett, das sozusagen das in Kraftwerk-Sound in ein Streichquartett überführt. Man denke an Senor Coconut oder eben die Vibrationsorgien von Miami Bass. Doch der ubiquitäre Verweis auf Kraftwerk, ihre zahlreichen Adepten und Bewunderer, ist nicht nur ein Faktum, ist nicht nur eine Tatsache, die belegt, dass da große Künstler große Wirkungen hervorrufen, sie stellen auch ein großes ästhetisches Problem dar. Zunächst auf einer banalen Ebene, denn häufig sind es ja die glühendsten Fans, die glühendsten Verehrer, die ihren Idolen am wenigsten Ehre einlegen. Man denke etwa an die elektronischen Pop-Zuckerbäcker von Orchestral Maneuvers in the Dark, die einerseits gelegentlich fürchterliche Musik machen, aber andererseits sozusagen die größten Fans Kraftwerks auf Erden sind. Und man liegt auch nicht falsch, wenn man darauf verweist, dass Kraftwerk im Vielen eine Art Projektionsfläche sind, auf die man verweist, um die eigenen Kompositionen, die eigene Arbeit diskursiv zu überwölben und zu veredeln. Kraftwerk, das heißt sicherlich auch, dass sie eine Art Totemtier der Popkultur geworden sind, der elektronischen Popkultur, die ebenso oft wie beliebig zitiert werden. Und vor diesem Hintergrund zeigt sich, wie klug es war, produktionsästhetisch zu verknappen. Doch es gibt noch einen dritten, sehr fundamentalen Problembereich, der aus der Ubiquität, aus der ungeheuren Wirkung Kraftwerks resultiert. Denn der globale Siegeszug der elektronischen Musik seit den 80er Jahren und die schnelle Entwicklung neuer digitaler Produktionstechniken bilden für Kraftwerk dann von der medienmateriellen Seite her ein ästhetisches Problem, das der Philosoph Hermann Lübbe einmal als Avantgarde-Paradox bezeichnet hat. Lübbe beschreibt dieses Avantgarde-Paradox folgendermaßen, auch hier komprimiere ich, angesichts einer künstlerischen Innovationsverdichtung steht der avantgardistische Künstler immer in einem sehr prekären Verhältnis zur Tradition und zur Innovation. Die Geste des ästhetisch Neuen, die Tradition auslöschen will, steht ständig vor neuen Herausforderungen und diese Herausforderung besteht darin, dass dieses Neue morgen schon Teil einer Tradition geworden ist und dann entweder der Musealisierung oder der Auslöschung anheimfällt. Zitat Lübbe, Wer heute bereits von morgen sein will, ist übermorgen von gestern. Zitat Ende. Dies ist das unvermeidliche Schicksal jeder Avantgarde und als Resultat dieser Struktur entsteht etwas, das Lübbe Gegenwartsschrumpfung nennt. Die Tatsache nämlich, dass das bereits Veraltete immer jünger wird. Und damit wird für den Künstler ein, je nach Perspektive, entweder produktiver oder zerstörerischer Prozess in Gang gesetzt. Zitat, das Avantgarde-Prinzip verpflichtet den Künstler zur mehrfachen Selbstüberholung in der kurzen Frist seines eigenen Lebens. Zitat Ende. Innerhalb des Systems Pop kann man auf diese fundamentale Herausforderung unterschiedlich reagieren, als Inszenierung von immer neuen Varianten der eigenen Erscheinung, das Pop-Chamäleon David Bowie, als Verstetigung des Experiments, Fallbeispiel etwa Can oder Frank Zappa, oder als ewige Inszenierung des Immergleichen, man denke an das gerontokratische Rocktheater der Rolling Stones, die sozusagen noch mit 70 in engen Hosen auf der Bühne stehen und die Hüften bewegen und sozusagen versuchen, auf diese Art und Weise aus dem Paradox herauszukommen, aus einem Paradox herauszukommen, das für sie 60 Jahre alt ist oder 50 Jahre alt ist. Kraftwerk haben in diesem Kontext einen anderen Weg gewählt, nämlich den der Evolutionsverknappung, der Entschleunigung, der ästhetischen Reduktion. Ihr Verzicht auf allzu weitreichende Experimente, auf Anpassungen, ihr ökonomischer Umgang mit dem eigenen Werk kann man als eine Strategie begreifen, die darauf abhebt, dass sie schon sehr früh den Rang ihres eigenen Werkes erkannt haben und dass sie klug genug waren, nicht in diese Avantgarde-Falle zu laufen. Und klassisch wird man ja nicht nur durch das, was man tut, sondern durch das, was man unterlässt. Und so ist es nicht das geringste Verdienst von Kraftwerk, auch das muss mal gesagt werden, weil man ja immer nur über das redet, was einer tut und es analysiert. Es ist nicht das geringste Verdienst Kraftwerks, keine Fehler gemacht zu haben. Keine schnell altmodisch klingenden Techno- und House-Remixe, keine Zusammenarbeitsprojekte, keine Kollaborationen mit Panflötenspielern, Sinfonieorchestern, Opernsängerinnen und tibetanischen Mönchsensembles, kein Kraftwerk unplugged, keine R&B-Videos, Shake Your Booty, keine Weihnachtsplatten und erst recht, was wir alle, glaube ich, als besonders hilfreich finden, keine Mitgröl-Hymnen für Fußballstadien. Ganz nebenbei haben Sie damit noch ein Problem erledigt, das Gottfried Benn in einem grandiosen Aufsatz mal unter der Headline Altern als Problem für den Künstler formulierte, denn Roboter müssen bekanntlich auch auf der Bühne nicht mit den Hüften wackeln. Kraftwerk haben also auf sehr elegante Weise durch Verknappung ihre Rezeption gesteuert und durch eine sehr elegante Weise die mögliche Neutralisierung ihres eigenen Werks durch eine überbordende Rezeption selbst neutralisiert. Zitat von Hermann Lübbe, klassisch ist das, was den Fortschritt und somit auch seine Historisierung aushält. Zitat Ende. Und genau das ist, glaube ich, die gelungene Operation, die Kraftwerk vollzogen haben. Wenn Sie jetzt die Überlegungen der letzten Minuten, sage ich einmal vorsichtig, Revue passieren lassen, dann könnten Sie eigentlich zu einem ebenso beruhigenden wie vielleicht dann auch einschläfernden Befund kommen, weniger was den Vortrag anbetrifft als seine Thesen, nämlich, dass wir heute über eine etablierte, kanonisierte und in jedem Fall konsensfähige Formation reden und wir heute den ganzen Tag den Rang dieses Werkes dann in unterschiedlichen Varianten thematisieren. Und ich möchte meine komprimierten Schlussüberlegungen dem Thema widmen, der Frage widmen, Kraftwerk als Provokation. Das wird Sie zunächst überraschen, denn bei Provokation im Kontext Pop denkt man ja zurzeit an etwas abgestandene Punk-Gesten, man denkt an Sister Ray Bitch oder Agro Berlin und kurz seltsame Dinge, die wir überhaupt nicht mit Kraftwerk assoziieren würden. Aber Sie werden noch erstaunter sein, wenn ich als Ort einer möglichen provokativen Energien Kraftwerks die Kulturwissenschaften, insbesondere die Cultural Studies, verorte. So war es für mich überraschend, in der Vorbereitung dieses Symposiums zu sehen, dass sich die deutschen Kulturwissenschaften, insbesondere da, wo sie an die Ansätze der Cultural Studies anknüpfen, also an Kulturanalysen, die Race, Class, Gender in den Mittelpunkt stellen. Es war also für mich überraschend festzustellen, dass dort eine gewisse Zurückhaltung, ja ein mürrischer Unterton im Zusammenhang mit Kraftwerk herrschte, da wo ich voller Enthusiasmus mich diesem großen Phänomen annäherte. Und wenn man überlegt, warum Kraftwerk für Cultural Studies geprägte Analysen so problematisch sein können, dann liegt das natürlich darin, dass sie eine bestimmte Dialogstruktur nicht haben, die andere Popkulturphänomene so großzügig offerieren. Wenn man an globale Diskursikonen wie Madonna oder Lady Gaga, die müssen immer dafür herhalten natürlich, denkt, dann sieht man, dass diese in theoretisch durchaus versierter Weise ein postmodern ironisch reflektiertes Spiel mit Geschlechteridentitäten, mit kulturellen Ikonografien, mit politischen Statements vollziehen und damit für uns Kultur- und Medienwissenschaftler Strukturen herstellen, die zur Deutung einladen und die es erlauben, insbesondere bestimmte Theoreme auf diese Phänomene zu applizieren. Kraftwerk aber kennt nur einen Referenzpunkt, nämlich die eigene ästhetische Konzeption. Und das macht das Geschäft, das da vier weiße, wohlsituierte, transhumane Männer betreiben, schwierig, wenn es um Interpretationen aus der Perspektive der Cultural Studies geht. Und diese vier transhuman weißen Männer, wer immer sie sein mögen und was immer sie sein mögen, machen sich gelegentlich höchst verdächtig für bestimmte Formen der Kulturtheorie und insbesondere da, in einem Bereich, der für uns Kulturwissenschaftler das heißeste Eisen ist, nämlich wo es um das Verhältnis von Körper, Geschlecht, Technik und Musik geht. Und so hat ein Kulturtheoretiker, der sich sehr intensiv aus dieser Perspektive mit Kraftwerk beschäftigt, eine auch eher malevolente Beobachtung formuliert. Ich zitiere: Im merkwürdigen Mensch-Maschinen-Universum von Kraftwerk, in dem zwischen deutscher schwerindustrieller und postindustrieller Computerwelt, zwischen dem schlechten Rückschrittlichen und dem eindeutig Fortschrittlichen im Medium der elektronischen Musik vermittelt werden soll, operiert was, das, was der Philosoph Ernst Laclau einmal die Gewalt des Universellen nannte. Zitat Ende. Nicht alle von Ihnen werden bemerkt haben, dass dieser Bandwurmsatz, der sich auch schon hier schwer ablesen ließ, ein unerträglich hartes Verdammungsurteil über das Phänomen Kraftwerk impliziert. Und dieser Vorwurf ist aber noch steigerbar, denn derselbe Autor schreibt, Anführungsstriche, der homosoziale Roboglamour von Kraftwerk qualifiziert sich nicht unbedingt als Beitrag zur Irritation oder Aufhebung der binären Geschlechterordnung. Zitat Ende. Wer weiß, welchen Status Judith Butler in den Kulturwissenschaften hat und wer weiß, wie zentral heute die Lebensaufgabe ist, binäre Geschlechtercodes aufzulösen und zu dekonstruieren, der weiß, wie vernichtend dieses Urteil über das Oeuvre-Kraftwerk ist. Und wir werden heute insbesondere mit Thomas Meinecke erörtern, ob dieses Verdammungsurteil zutrifft und ob wir deshalb aufhören müssen, Kraftwerk zu hören oder ob es schon gegen Gender-Konventionen frevelt, heute Abend zu dem Konzert zu gehen. Doch solche Verdammungsurteile aus dem Mund einer avancierten Kulturwissenschaft können auch ästhetisch produktiv werden. Der Komponist, Produzent, Theoretiker und Gender- oder besser Transgender-Aktivist Tere Temlitz stößt zunächst in dasselbe Horn und sieht im Werk Kraftwerks zunächst ein verdammungswürdiges, heteronormatives Konzept von Technologie. Für ihn verlängern Kraftwerk verdammungswürdige Eindeutigkeiten von Maskulinität und stabilisieren, genießen Sie das, die patriarchale Ordnung. Insgesamt, so Tere Temlitz, sei Kraftwerks Werk frauenfeindlich, auch da, wo es mit homoerotischen Elementen spiele. Auch denen können wir heute gerne nachgehen. So weit, so schlecht, doch wo Gefahr ist, naht das Rettende schon. Und Tere Temlitz produziert aufgrund seiner Beobachtung eine CD, bei der er mit einem digital simulierten Piano den Mangel an konzeptioneller Gendersensibilität bei Kraftwerk rekonstruiert und dekonstruiert. Eine CD, die sich sehr gut anhören lässt, wenn Sie Schlafstörungen haben. Ich habe Ihnen diese beiden Beispiele zum Schluss vorgeführt, um zu zeigen, dass die Arbeit am Mythos Kraftwerk keineswegs abgeschlossen ist und erst recht nicht nur in affirmativen Bahnen verläuft. Auch da, wo Sie zumindest zurzeit keine neuen Werke vorlegen, regen Sie immer noch intellektuelle Wissenschaftler und Künstler zu Neuem an. Und so hoffen wir, dass dieses Symposium mit seinen vielen Interpretationen und Deutungen zu einem größeren Genuss der Fülle des Kraftwerkschen Wohllautes führen mag. Und wenn Ihnen dieser Vortrag und möglicherweise die anderen Vorträge als ein Übermaß an akademischer Bedeutungsproduktion und Ernsthaftigkeitsproduktion erscheinen, dann tun Sie das, was ich in der Vorbereitung dieses Symposiums getan habe. Hören Sie Kraftwerk-Klassiker oder, so Sie eine Karte haben, gehen Sie in möglichst viele Konzerte. Denn eines ist gewiss, sowohl für den Interpreten, sowohl für die Deutung als auch für das Werk, auch da, wo Kraftwerk im Museum spielen, sind sie keineswegs museal. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Die Radio Wissen, Hörsaal. Professor Dirk Matejowski und sein Vortrag Arbeit am Mythos Kraftwerk zur Produktionsästhetik eines intermedialen Konzepts. Der Medienwissenschaftler hielt ihn anlässlich der Tagung Mythenmaschine Kraftwerk am 11. Januar 2013 in der Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen. Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr. Mehr Audios und Podcasts auf dieradiowissen.de.